Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über weinende Teufel, die manchmal weinen. Um genau zu sein, reden wir über Devil May Cry. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir den ollen Dante eingeladen. Hey Dante, wie schnetzel es sich so? Wahoo! Wahoo! Ich glaube, das ist der falsche. Nein, der macht das auch die ganze Zeit. Wahoo! Okay. Nein, wir nur, hören... Nur halt nicht mit so einer hohen Stimme wie ich. Nein, wir hören, es ist diesmal der gute Jürgen, der hier ist. Wir haben Markus mal freigegeben. Ja, wir waren sehr großzügig. Wir waren sehr großzügig. Wir haben gesagt, wir geben ihn mal frei und reden über ein Thema, über das er keine Ahnung hat. Und zwar über Devil May Cry. Wie bist du zu Devil May Cry gekommen, Jürgen? Ich war bei einem Kumpel zu Besuch, der die PlayStation 2 schon hatte. Ich hatte sie noch nicht. Und der hatte halt dieses Spiel da liegen. Und wir wussten beide nicht, was uns erwartet. Wir haben es gestartet und sind weggepustet worden. Ah. Du hattest 2001 noch keine? Ja gut, ich auch nicht. Das dauerte bei mir auch noch eine Zeit lang, bis ich eine eigene PlayStation 2 hatte. Ja, mein erstes Spiel war wie schon mal in einem anderen Cast hinter Dragon Ball Z Budokai 1. Okay. Bei mir war das so, ich habe mir damals eine PlayStation 2 gekauft von meinem ersten Gehalt, zusammen mit einem kleinen Fernseher und drei Games. Mhm. Und dann habe ich angefangen, im Prinzip alles nachzuholen, was ging an PlayStation 2 Games. Und hatte dann irgendwann Devil May Cry 1, 2 und 3 in der Hand und habe die halt alle gespielt. Und so habe ich halt... Direkt am Stück? Ja, da waren die alle schon draußen. Das ist schon eine sehr lange Zeit her. Nice. Und direkt halt, nach dem Zweier dann den Dreier spielen zu können, muss so befreiend sein. Das war wow. Da kommen wir gleich noch zu, aber das musst du jetzt schon mal gesagt werden. Pfui Deibel. ich fand die Dinge eigentlich ziemlich gut. Wer sie nicht kennen sollte, sinngemäß heißen die übersetzt, Teufel dürfen weinen, ist eine ab 2001 veröffentlichte Action-Rollenspielreihe aus des japanischen Entwicklers Capcom. Der erste Teil für die PlayStation 2 stand unter der Leitung von Hideki Kamiya, der unter anderem verantwortlich war damals für Resident Evil 1, Resident Evil 2, Beautiful Joe 1 und 2, Okami, Bayonetta, Wonderful 101, Bayonetta 2 und Astro Chain. Krasser Dude. Die Hauptfigur Dante wurde von Tsushibayashi Makoto entworfen. Mein Gott. Sorry an dieser Stelle. Den Namen habe ich gebutschert, jawohl. Es gibt bisher 5 Fortsetzungen. Zuletzt Devil May Cry, was von Team Ninja entwickelt wurde. Ninja Theory entwickelt wurde. Ninja Theory ist unter anderem verantwortlich für Heavenly Sword, Enslaved habe ich damit gespielt, war ganz okay. War der Fünfer auch von Ninja Theory? Der Fünfer ist von Ninja Theory. Die haben das DMC Remake gemacht, die Definitive Edition und Teil 5, soweit ich das jetzt gesehen habe. Achso, stimmt. Devil May Cry 5, das von Ninja Theory, die haben das Remake gemacht, DMC. Wollte ich doch sagen, ich dachte, die hätten nur das Remake gemacht. Ja, und der fünfte wurde präsentiert, produziert von Capcom. Teil 5 erschien 2019 für Windows, Xbox One und PS4. Mhm. Capcom veröffentlichte 2012 eine Devil May Cry 10th Anniversary Collection für die PlayStation 3. Die hatte ich sogar mal mit Teil 1, 2 und 3 überarbeitet in AD. Ja, für die 360 habe ich das auch hier rumfliegen. Ja. Und es gibt einen furchtbaren Anime. Einen echten. Hast du was gegen Anime. Seinen Strawberry Sunday oder was? Gottes Willen, war der Anime scheiße. Es war so komplette Enttäuschung, einfach nur, als ich den gesehen habe. Aber gut. Das Problem, wenn du so einen Anime-Trope hast und den versuchst, nochmal auf 360 zu drehen. Das funktioniert dann nicht. Mit furchtbaren Animationen drin zu. Nein, es sah sehr billig aus. Kein Budget gehabt, der Anime, ja. Sah extrem billig aus, das Ding. Du hast auch mit Teil 1 damals angefangen für die PlayStation 2, jawohl. Mit dem ikonischen Intro. Mit dem großartigen ikonischen Intro. Der war noch ein bisschen anders als die anderen Teile damals. Mhm. Weil er ursprünglich ein Resident Evil Teil werden sollte. Richtig. Handlungstechnisch ist das so: Der Halbdämon Dante wird in seinem Büro von einer mysteriösen Frau namens Tisch angegriffen. Er beeindruckt sie, indem er ihren Kampf mit Leichtigkeit abwehrt und erklärt, dass er seit Jahren Dämonen jage. Was man halt so macht, wenn eine Frau einen angreift in einem Büro. Sie wirft ein Motorrad nach ihm, ja. Ja. Er möchte denjenigen verfolgen, der seine Mutter und seinen Bruder getötet hat. Tisch erklärt, dass ihr Angriff ein Test war und dass der Dämonenmeister Mundus, den Dante für den Tod seiner Familie verantwortlich macht, plant, nach Jahrhunderten der Gefangenschaft die Menschheit zu übergehen. Der endgültige Grund, warum er aber mitkommt, ist, weil Tisch genauso aussieht wie seine Mutter. Ja, richtig. Später gibt Tisch sich jedoch als Verbündeter des Dämonenmundes zu erkennen, dieses im Begriff, das Tor der Unterwelt zu öffnen. Somit findet sich Dante in einem Battle gegen die Zeit wieder. Er kämpft die Diener Mundus und besiegt sie schließlich. Das war schon ein ziemlich gutes Spiel, aber du hast halt wirklich gemerkt, der zweite Teil von Resident Evil sein. Oder der dritte, glaube ich sogar, sollte es ursprünglich sein. Ich glaube, es sollte ursprünglich mal der dritte werden und es hat dann eigene Wege gegangen. Ja, es hat aber sehr viele Einflüsse noch gehabt, die Fixkamera. Ja, vor allem halt das große Anwesen, durch das du halt läufst. Ja, ja, und diese elendig weiten Läufe, die du hast, und wo du nur hörst, klack, klack, klack, klack. Weil halt bis dann die Gegner angreifen und dann die Musik einsetzt, ja. Bis die Musik einsetzt, richtig. Es ist ein sehr, sehr gutes Game gewesen damals. Ich habe es echt gern gespielt, als ich es dann in die Hände gekriegt habe damals, für relativ günstig, habe ich es gern durchgespielt, aber ich war dann auch relativ verwirrt, weil ich kannte von Devil May Cry, kannte ich immer nur, ja, schnell, fast paced, und alles super schnell. Und hier renne ich halt rum, so klack, klack, klack. Ja, der erste spielt sich eher noch so ein bisschen methodisch dafür, dass es ein Hack and Slay ist, ja. Ja, er hat gutes Hack and Slay Anmaße, aber er spielt sich noch so ein bisschen der starren Kamera. Wie ein Versuch spielt er sich. Es ist halt einfach die starre Kamera schuld gewesen, dass du teilweise nicht wusstest, in welche Richtung du drücken musst und Dante dann andere Boosts gemacht hat, als du machen wolltest. Ach ja, das gute alte Fixkameras. Wer liebt sie und hasst sie nicht? Ja, es war ein absoluter Traum. Ich weiß gar nicht, warum du dich beschwerst. Ich weiß auch nicht, wieso. Nee, aber was ich halt immer geil fand, war eben der Protagonist selbst, der halt wirklich over-the-top badass gewesen ist. Ja, der animigste Anime-Charakter, den es in einem Anime jeweils gegeben hat, irgendwie. Ja. Mit dem Anime-Trope, dass er halt ein viel zu großes Schwert mit sich rumschwingt. Wo er das nur her hat. Keine Ahnung. Ich beim besten Willen fällt mir nichts ein, woher. Was, ja. Und auf jeden Fall, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist das hervorragende Gegnerdesign. Ja, das waren Puppen, war das nicht so? Es fing mit diesen Marionetten an, genau. Marionetten waren es, ja. Da gab es Marionetten, die. Ja, diese Lavaspinne, ja. Ja. Wo dann das Sprücheklopfen mit angefangen hat. Ja, richtig, stimmt. So langsam. Wo das Ding springt halt durch die Decke durch, kommt runter und dann der Klopfer so geht, what a big surprise. Furchtbar, terrible. Und der Soundtrack natürlich. Der Soundtrack so, ist auch so sehr, sehr geil, Industrial Rock, glaube ich, nennt man das oder so ähnlich. Ja. Habe ich so vorher noch nie gehört, aber hat halt perfekt zur Action gepasst. Absolut, hervorragend zur Action gepasst. 2010 listete IGN das Spiel auf Platz 42 der 100 besten PlayStation 2 Games. Ja. Ja, weil es auch unglaublich einflussreich gewesen ist. War es tatsächlich auch, ja. Es hat einen Haufen einen Haufen Klone nach sich gezogen, ja. Einen Haufen Klone nach sich gezogen. Sehr schön ist, Next Generation kritisierte den Schwierigkeitsgrad und fragte sich, ob das Spiel schwer gemacht wurde, um das Spiel zu verlängern. Oh, das Spiel ist sehr viel knackiger, als du es in Erinnerung hast, glaubst mir. Es ist sehr viel knackiger. Ich habe mich in Erinnerung, dass ich es mehrfach durch habe. Ich glaube, mindestens 3-4 Mal. Aber, es ist lange her. Nee, ich habe es, als es für die Switch re-released wurde, habe ich es mal wieder gespielt. Ich habe es halt auf normal gestellt, weil ich mir so dachte, ja, du kennst das Spiel doch. Mhm. Und da habe ich mich doch sehr viel schwerer getan, als ich dachte. Also das Spiel ist schon, es ist jetzt nicht unfassbar schwer, aber es ist halt anspruchsvoll. Ja, stimmt. Wir beide sagen, Devil May Cry 1 ist ein Klassiker, absolut. Im Gegensatz zu dem nächsten Teil, der 2003 erschien. Devil May Cry 2. Was zur Hölle haben die sich dabei gedacht? Handlungstechnisch, die Dämonenjägerin Lucia wird von Dante gerettet. Später wird die Erde von Dämonen verseucht. Nachdem sie die Dämonen auf der Erde besiegt haben, kommen sie zum eigentlichen Ziel der Reise, das Reich des Dämonenkönigs. Dort treffen sie auf Arius, der am Ende des Spiels der Endgegner ist. Ich habe dieses Spiel nie beendet. Nie. Ich zwar schon, weil ich hatte nicht so viele Spiele zu der Zeit. Und muss aber sagen, das einzig Positive am Spiel ist, dass Dante nie besser und detaillierter ausgesehen hat als da. Also außer jetzt im fünften Teil natürlich, was aber nur daran liegt, dass es halt ein spätes PS4-Spiel ist. Zu dem Zeitpunkt, ja, richtig. Aber zu dem Zeitpunkt, das Charaktermodell sah lächerlich gut aus. Und die Animationen, wenn er gekämpft hat, waren echt schick, aber das war's. Aber warum kämpfe ich im ersten Teil gegen Dämonen und cool aussehende Gegner und im zweiten Teil gegen Soldaten und einen Hubschrauber? Einen bösen Hubschrauber. Ganz wichtig. Was sehr böser Geier. Hubschrauber, ja. Ach du Scheiße, was ist denn... Es war ganz nett, dass es auf zwei DVDs aufgeteilt war, tatsächlich das Game, dass du zwei Charaktere hattest, die du spielen konntest. Nee, es hat doch keiner, aber die Tussi gespielt. Nee, alle wollten immer den Olden Dante spielen. Jetzt liegt er jetzt nicht daran, dass ich jetzt prinzipiell was dagegen habe, weibliche Charaktere zu steuern, aber die war halt total langweilig. Richtig, das war das Problem. Es ist nicht so, dass es jetzt ein Charakter aus dem ersten Teil wäre, wo du sagst, ja, die wollte ich sowieso spielen, Gott sei Dank. Nee, es ist einfach ein neuer Charakter. Ja, ich will den coolen Dude spielen mit dem coolen Sprüchen und dem coolen Schwert und nicht die alte, die... Die hatte, glaube ich, Sicheln an den Armen oder sowas. Die ich nicht kenne, ja, die Lucia, die ich nicht kenne. Dante kann wie im Vorgänger eine Nahkampfwaffe oder eine Schusswaffe gegen Feinde einsetzen. Stimmt, der hat ja auch diesen tollen Revolver. Der hat immer so zwei Pistolen dabei. Zwei Ebony Pistolen, und Ivory. Richtig. Genau. Im Level kann man blaue und violette Kugeln sammeln, wie immer. Das ist halt das Gesundheits- und Devil-Trigger-Dinge verbessern. Devil-Trigger ist halt dann, wenn das Ding voll ist, dann wandelt man sich so ein Ja, das dicken, haben wir beim ersten Teil gerade vergessen, dass du dich da auch transformieren konntest, ja, und dann so viel, viel stärker bist. Kommt sehr gut gegen Bosskämpfer auf jeden Fall. Das Spiel führte den Gameplay-Modus Bloody Peace, Places ein, in dem der Spieler unzählige Wellen von Feinden und Bossen besiegen muss. Die Level werden auch weiter Missionen genannt. Es gibt auch Plattformaufgaben und man muss gelegentliche Rätsel lösen. Die Plattformaufgaben haben nicht funktioniert, weil die Kamera komplett scheiße war. Das weiß ich noch. Mein Gott, auch das Lock-On-System hat auch nicht funktioniert. Wie oft ich in den Scheiß tot gesprungen bin, weil die Kamera sich dachte, hey, guck mal da hüben. Ja, und das Lock-On-System war ein Albtraum. Ja, das stimmt. Du musstest einen Schalter auf dem Boden aktivieren, müsstest eigentlich nur einmal mit dem Schwert zuschlagen, aber das Lock-On-System bei irgendeinem fliegenden Gegner oben war, den du auch nur schwer erwischen konntest, auch mit den Knarren nicht, hast du dann im Zeitlimit den blöden Schalter nicht erwischen können, weil Dante die ganze Zeit in die Luft geschlagen hat. Furchtbar. Die Leistung des Spielers wird in jeder Mission mit Bewertungen A, B, C und D und S die und Bestnote SS. Verteilt. Richtig, und SS, richtig, die Bestnote verteilt. Die Noten können im Spiel unterschiedliche Kombos, also man kann unterschiedliche Kombos ausführen. Das basiert auf der Zeit. Du kannst den Gegner in die Luft schlagen, da kannst du ein paar Kugeln geben, da kannst du hinterher springen, noch ein paar Schläge machen und kannst ganz viel crazy shit tun, ja. Richtig. Je mehr Treffer der Spieler macht, desto höher steigt die Anzeige. Unter anderem erhält das Spiel auch Rätsel und andere Herausforderungen. Um ins Spiel voranzukommen, erfordert es, dass der Spieler wichtige Gegenstände findet. A la Resident Evil. Hey! auf der zweiten Disc, welche der Verkaufsversion beilag, konnte man den Einzelspielermodus mit der Figur Lucia anstelle von Dante durchspielen. Der Weg von Lucia unterscheidet sich an einigen Stellen von den Dantes, zum Beispiel, wenn sie Artefakte einsammelt, die Dante braucht. Sie hat auch um einiges ein eigenes Unterwasser-Level, ganz wichtig bei solchen Spielen. Unter Wasser oder in der Kanalisation, ganz wichtig. Was gibt's Schöneres in Hack-and-Slay-Spielen, ja? Richtig. Spielt man mit beiden Figuren, beide CDs auf allen Modi durch, kann man Trish freischalten, die sich mit Spaderschwert hinweg durch den Boden metzelt. Wer hat das getan? Kein Mensch! Ich kenne niemanden, der das so gespielt hat. Ja, vor allem, warum hat man nicht gleich Trish als anderen spielbaren Charakter gehabt? Die kennt man wenigstens. Ja. Laut Metacritic erhielt das Spiel sehr gemischte Kritiken. Hauptsächlich wurde bemängelt, dass der Schwierigkeitsgrad niedriger war als im ersten Spiel. Siehst du, es kommt doch von, wenn man auf die Leute hört. Ja, ja. Das Kampfsystem wurde auch kritisiert, da die einzelnen Waffen nur schwächere als stärkere Varianten waren, anstelle verschiedener Waffen. mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen. Die Bosskämpfe. Am Ende des Tages hast du immer mit dem großen Schwert gekämpft und fertig. Ja. Die Bosskämpfe wurden dafür kritisiert, dass sie weniger Strategie erfordern als Vorgänger. Ja, ich weiß doch, du konntest, glaube ich, diesen komischen Helikopter in irgendeine Ecke drängen, hochspringen, zack, erst tot. Du konntest, glaube ich, sogar in toten Winkel einfach mit Raketenwerfer draufballern. Ja, ja. Die Umgebung war weniger detailliert als die Umgebung des ersten Spiels. Das hat mich auch sehr verwundert. Wie konnte man dieses Spiel hässlich machen? Das ist, weil die ganze Polygonleistung halt in Dante geflossen ist. Und weil du halt nicht diese vorgeredeten Hintergründe vom Herrenhaus halt hattest. Ja. Obwohl, war es ein Herrenhaus? Ich weiß nicht, war es ein Schloss im ersten Teil? Ich bringe das immer im ersten Teil war es ein Schloss. Im ersten Teil war es ein Schloss, durch das ich durchkämpfen muss. Im zweiten Teil. Das waren, glaube ich, mit auch vorgerendete Hintergründe noch, weshalb es teilweise echt beeindruckend aussah. Im zweiten Teil war es, glaube ich, so relativ offen. Ja, ja, aber halt hässlich. Ja, richtig. Offen, aber hässlich. Ja, Gamepo gehabt im Spiel 4 Sterne, war klar. Ja, gut, das ist halt. Das Problem war zu dem Zeitpunkt, dass sie sonst keine guten Hack-and-Slays haben. God of War gab es ja noch nicht. Soweit ich weiß nicht, nein, God of War kam erst später. Das kam erst später. Das ist. Was hast du sonst an Hack-and-Slays zu dem Zeitpunkt auf der PS2 gehabt? Nichts, was es wert gewesen wäre. Das war ein Helsing-Spiel, was einfach nur Devil May Cry kopiert hat. Das war furchtbar. Oh Gott, war das grauenhaft. Das war ein Helsing. Uch. Ich meine, der Film allein war schon meh. Aber das Ding war immer nur uiuiui. Stimmt, God of War 2007. Oh Gott, lang ist her. Ja, ja, das hat nochmal das Genre komplett revolutioniert. Aber zu dem Zeitpunkt hast du ja nichts anderes gehabt. Und dementsprechend kann ich verstehen, dass es höher bewertet wurde, als es eigentlich verdient hat. Richtig. Das ist halt, also, ja. Damals, den Test in der Game Pro hat damals auch Henry Ernst gemacht. Ah, damals, als es rauskam, hattest du zum Beispiel, hattest du nicht viel, dass du das genommen, was du gekriegt hast. Und heute ist der Markt übersättigt. Absolut. Total, ja. Wie mit fast allem eigentlich. Ja, das war Teil 2. Ich habe ihn nie beendet, weil ich mir gesagt habe, nee, da habe ich keinen Bock mehr zu. Ist es auch nicht wert, dass der letzte Gegner ist, glaube ich, einfach nur ein riesiges Lava-Monster oder so. Zumindest meine Erinnerung nach. Ja. Und dann kam Teil 3, Devil May Cry 3, Dantes Erwachen, für die PlayStation 2 im Jahre 2005. Und was für ein Brett das war. Und was für ein Brett das war. Vor allem, wie gut er gleich angefangen hat mit der. Auch wieder mit dem epischen Intro. Ja, das kann Devil May Cry. Ja. Mit der Pizza, das hat auch der zweite gehabt. Der zweite, wo diese. Wie hieß sie? Lucina? Lucia. Sie kommt in Bedrängnis und Dante kommt einfach durch die Decke mit dem Glas runter und ballert alles One-Shot weg. Ja. Und weil inszenieren konnten die schon immer perfekt. Und dann kam halt eben, was du gerade angesprochen hast, der dritte Teil, wo er einfach nur seine Pizza essen will und dann die Gegner angreifen. Ja, mit so einer Sense durchlöchert wird, einfach dieses blöde Stück Pizza essen. Das wird ziemlich gut gemacht. Im Spiel handelt es sich um den Konflikt zwischen den beiden Brüdern Dante und Virgil. Damit doch zum ersten. Ist auch chronologisch, storytechnisch der erste Teil. Ja, der spielt davor. Ja. Dantes Ziel ist es, den magischen Turm Temin Nigru zu besteigen und somit zu verhindern, dass das Tor zur Dämonenwelt geöffnet wird. Dabei versucht Dante, die finsteren Pläne seines Zwillingsbruders Virgil zu durchkreuzen. Der erste richtige Auftritt von Virgil, auch wenn du im ersten Teil schon gegen ihn gekämpft hast. Ja, aber da taucht er halt in seiner Human-Form auf und nicht in seiner Rüstungsform. So, ja, richtig, richtig, richtig. Und er ist einfach nur der beste Gegenspieler, den ich je in einem Hack'n'Slay hatte. Ich liebe Virgil einfach. Er ist ein Arsch, aber auch zu begründet ein Arsch, finde ich. Ja, einfach ein charismatisches Arschloch. Ja, und das sind halt die besten Arschlöcher. Das stimmt. Am Ende des Spiels gründet Dante unter Tränen über den Verlust seines Bruders, dass in der Unterwelt geblieben ist, sein Dämonenjägerbüro mit dem Namen Devil May Cry. Der Name für sein Büro wurde ihm vom Lady gegeben, als sie ihm mit dem Satz, vielleicht dürfen Teufel irgendwann irgendwo auch mal weinen, wenn sie eine geliebte Person verlieren, tröstet. Ach ja, Lady war ja mit dabei. Da war Lady zum ersten Mal dabei. Die auch, wo du, glaube ich, diese Das erste, was du besiegst, ist, glaube ich, dieser dreiköpfige Hund oder Schlange oder so. Ja, war? Genau, wo der. Ja, nee, das war ein Hund. Das war Cerberus, ja. Ja, wo du halt da reinkommst und den dreiköpfiger Eishund. Und er kommt halt rein, die schießt dann auf ihn, er skatet dann auf ihrem Raketenwerfer. Das ist einfach nur abgedrehter Shit, was da passiert. Und dann ärgert er halt den Cerberus. Na, komm her, Fifi. Komm her. Na, willst du spielen? Willst du einen Knochen? Sehr, sehr gut, sehr, sehr, sehr, sehr. Und dann besiegt er ihn und kriegt dann die erste Zweitwaffe, die Nunchakus. Ja. Weil das war das Spiel, wo er die besten Zweitwaffen hatte. Das stimmt. Also er hat erst Nunchakus gekriegt, dann hast du diese zwei Doppelschwerter gekriegt, die einfach nur geil waren. Die alles weggemetzelt haben, was und die sprechen konnten. Und die sprechen konnten, richtig. Du musst die beiden dann nämlich erstmal besiegen und dann hat er die einfach benutzt. Und dann hast du auch so eine Elektro-E-Gitarre gekriegt. Ja, genau. Du. Ja, ich erinnere mich. Fantastisch. Absolut großartig. Und dann trifft der Lady nochmal, weil einer der Handlanger von Virgil ist Ladys Vater. Ja. Und der halt gleichzeitig der Jester ist, der immer wieder auftaucht. Hervorragend. Und sie versucht, ihren Vater zur Vernunft zu bringen und er schmeißt sie einfach vom Turm runter. Ja. Und Dante fängt sie halt auf. So, was machst du denn hier? Und dann, weil sie aber keinen Dämon vertraut, schießt sie ihm einfach in den Kopf. Ja, ja, das war super. Was machst du denn hier? Bam! Und dann treffen sie sich wieder. Das nicht nett. Was ist denn los? Ich vertraue niemandem, der mir beim ersten Date in den Kopf schießt. Der Teil hatte saugute Sprüche, hatte sehr, sehr, sehr, sehr viel Action, aber gute Action und auch ein geil überarbeitetes Kampfsystem. Ja, es war alles schön flüssig. Es fühlte sich alles richtig schön flüssig an. Alles aus einem Guss. Es war einfach großartig. Und wie du halt immer weiter nach oben gekommen bist und je weiter oben du warst, desto infizierter war das ja auch alles. Richtig, und die Rätsel waren nicht nervig, sondern sie waren einfach okay. Genau, und du hast nur einen nervigen Rätselboss drin gehabt, aber ja, ansonsten hat es gepasst. Dieser Wurm, wo du halt immer im richtigen Moment da irgendwas kaputt schießen musstest, der war nervig, aber der Rest vom Spiel war fantastisch. Lavawurm. Ja. Da kam auch die Lavaspinne wieder drin vor und so weiter. Und dieser Riesenwurm, der dich verschluckt. Ja. Nee, das war es, glaube ich. Das war so ein bisschen biblisch. Ja, es war ein sehr, sehr geiles Game auf jeden Fall. Ich habe das echt gern gespielt. Ich habe das, glaube ich, auch mehrfach durchgespielt damals. Ein Kumpel von mir hat es auf allen freischaltbaren Schwierigkeitsgraden durchgespielt. Damn, das ist dedication. Weil der hat den ersten und den dritten Teil auf allen Schwierigkeitsgraden durchgespielt, weil es damals den Hell- und Hell-Modus noch nicht gab. wie gesagt, eigentlich der beste Teil der Reihe, finde ich bisher. Für mich persönlich. War auf einen Schlag der beste Teil, ohne Wenn und Aber. Ich liebe den ersten Teil, aber dass der dritte das deutlich bessere Spiel ist, das lässt sich nicht bestreiten. Das stimmt allerdings, ja. Also ist halt wirklich, wirklich, wirklich, wirklich gut. Da gab es noch die Special Edition. Es existiert eine Sonderauflage des Games, die Special Edition. Ja, da konntest du Virgil spielen, das war so geil. In der man einen neuen Virgil-Modus gibt, den habe ich nie ausprobiert, weil ich die Special Edition. Spielst du nur das Spiel nochmal durch mit den gleichen Leveln, nur halt mit Virgil, mit einem neuen Moveset, mit dem Katana und es ist richtig gut. Mit dem scheiß großen Katana, richtig. Ja, mit den Yamato heißt es, glaube ich. Und es ist... Oh Gott, da kannst du so richtig deinen inneren Weep rauslassen. Es war fantastisch. Ja. Aus unerklärlichen Gründen wurde der Turbo-Modus in der europäischen Version entfernt. Dieser lässt sich durch diverse Schummelmodule wieder freischalten. Die Spielfigur ist in diesem Modus ca. 20% schneller. Zudem ist es mit dem Spieler möglich, per Cheat zwei weitere Charaktere, je nachdem ob man Dante oder Virgil spielt, freizuschalten. Und zwar mit Dante, den Dämon Sparda, oder mit Virgil, Nelo, Angelo, welchen Dante auf Mallets Insel im ersten Teil hatte. Ja, Nelo Angelo war ja eigentlich hier das, was du schon erwähnt hast, die Dämonenritterform eben von Virgil, die du bekämpft hast. Richtig, ja. Genau. Bei uns wieder unergründlich geschnitten. Typisch Deutschland. Ja, das war ja Anfang der 2000er richtig unangenehm. Ja. 2006 kam das Spiel raus. Es war auf jeden Fall, es war wirklich, wirklich, wirklich verdammt gut. Bis heute eins der besten Hack'n'Slays gibt. Ich hab's geliebt und war unglaublich überrascht, wie dermaßen gut dieses Spiel war. Und dann gab es ein paar Jahre lang nichts mehr. Der letzte kam ja raus 2005. Und dann kam es Devil May Cry 4 2008. das rauskam für Windows, PlayStation 3 und Xbox 360. Ein sehr, sehr damals, schwieriger Fall. Ich habe es damals auf PC gespielt, weil ich damals keine PlayStation 3 hatte, geschweige denn die Xbox 360. Also habe ich damals auf PC gespielt. Es gibt einen neuen Hauptcharakter in dem Game namens Nero. Und hier mache ich mich gleich direkt beliebt. Ich hasse Nero. Ich hasse diesen Charakter. Gottverdammt hasse ich diesen Charakter. Ein halt weinerliches Stück Scheiße. Ja, er ist halt gefühlt der Anti-Dante. Ja, es ist halt mein so, Gott. Das Schlimme ist ja, dass das Spiel startet und du hast ja eigentlich keine Ahnung, wer er genau ist. Du merkst nur, dass er irgendwie der Kirche angehört. Ja. Ist so der irgendwie Tempelritter oder sowas. Macht voll die geilen Moves und dann so, was ist das für eine coole Sau? Der erste Kampf, den du austrägst, er sieht ja so aus wie Dante und Virgil. Ja? Ja. Er hat ja die weißen Haare und ist auch so stark. Und der erste Kampf, den du austrägst, ist gegen Dante höchstpersönlich. Ist gegen Dante höchstpersönlich, ja. Und dann fragst du so, oh, was geht hier ab? Was ist das? Und dann fängt er an zu reden und rumzuweinen. Ich so, oh Gott, ja. Okay. Weil er ja die ganze Zeit sein Liebchen hinterherrennen muss, die halt absolut null Persönlichkeit besitzt, außer sie ist das liebe, hübsche Mädchen. Ja, und dann wird ihm vom Dante oder von wem wird ihm nochmal der Arm abgeschlagen? Auf jeden Fall verliert er seinen Arm und der wird dann durch einen Dämonenarm ersetzt. Den hat er schon im Anfang schon, während du gegen ihn kämpfst, weil er dann so diesen Mantel abwirft. Ach stimmt, ja, der war ja noch im Verband, der Arm, so rum war es. Ja. Ja, und kommt dieses Dämonenarm drin vor. Ja, das ist ja halt auch die wichtigste Spielmechanik, dass du damit halt greifen kannst, dass die Gegner damit durch die Gegend werfen kannst und so weiter. Dass du damit konntest du, glaube ich, auch parieren. Damit konntest du parieren, du konntest Rätsel lösen, du konntest so sozusagen sich an Sachen so hochziehen an bestimmten Dingen, die halt so. Ja, die Idee an sich war ja nicht schlecht. Das Problem ist halt nur, dass der Charakter halt. Wenn du ihn so aussehen lässt, wie halt den bisherigen Hauptcharakter, dann erkläre es und mach da kein Mysterium drum. Ja, es ist. Weil halt, es ja mehr oder weniger offensichtlich ist. Es ist so, er kann ja nur der Sohn von einem von den beiden sein. Entweder angeblich. Von Dante oder von Virgil. Und am Ende des Spiels stellt sich halt heraus, dass halt die Dämonen suchen ja das Schwert von Virgil, das Yamato, das Katana. Und wenn das Yamato auftaucht, reagiert es ja auf Nero. Der zweite Teil hat so dieses Raiden, also der Teil hat so dieses Raiden-Problem. Ja. Ich nenne es gern das Raiden-Problem. Ja, es ist auch ein sehr guter Vergleich eigentlich. Und du hast ein an sich technisch sehr gutes Spiel, weil es hat sich eigentlich gut gespielt, gut gesteuert. War schön. Das Level-Design war gut. Auch der, wie hieß es denn? Devilbringer, glaube ich, der Arm, ne? Und Und das hat sich schon gut gespielt alles. Ich kann ja verstehen, warum die Leute das Spiel an sich richtig gut finden. Das Problem ist halt nur, dass Nero halt nicht so aufgebaut wird, dass es, also mir persönlich zumindest, dass ich eine Bindung zu ihm aufbauen konnte. Ja, bei Weil mir die ganze nicht. Zeit, die ganze Zeit denkt man sich nur, eigentlich möchte ich Dante spielen. Ich meine, ich glaube, wenn du es durchgespielt hast, ist er dann ein spielbarer Charakter. Ja, aber es sind inzwischen, sie können es immer noch der nervige kleine Junge. Ja, und dann immer, wenn Dante auftaucht, denkst du, darf ich jetzt ihn spielen, bitte? Darf ich bitte den coolen Jungen spielen und nicht den coolen Mann spielen und nicht diesen weinerlichen kleinen Pisser, der mir auf den Sack geht die ganze Zeit? Ja, und wie gesagt, und am Ende des Spiels wird dann enthüllt, dass er halt auch Spar das Blut in sich hat. Und damit endet ja auch mehr oder weniger das Spiel, ohne aufzuklären, wo er wirklich herkommt. Ja. Also, ganz handlungstechnisch nochmal ganz schnell durchgeforstet. Der Dämonenjäger ist Mitglied des Orden des Schwertes, einer Gruppe von Kriegern, die gegen Dämonen kämpfen. Aber im Kampf gegen die Dämonen ist nicht der einzige Grund, warum sie kämpfen, sondern auch, um den Dämonenkrieger Sparda zu ehren. Oder Sparta. Sparda? Nee, Sparda. Das ist ja das Dantes Vater. Der einst gegen die Dämonen kämpfte, da er die Menschheit gerettet hat. Nero wurde als Kind von Chris Mia adoptiert und ist mit ihr und ihrem älteren Bruder Credo, nicht der Credo, ein anderer Credo, zusammen aufgewachsen. Ja, außerdem der ist so ein bisschen der Vegeta der Geschichte, ja. Ja, außerdem ist Nero ein Halbdämon. Nachdem Dante den Anführer des Ordens bei einem Fest zu Ehren Spadas ermordet hatte, jagt Nero ihn, um die blutige Tat zu rächen und nebenbei noch Kyrie von den scheinbar wahnsinnigen Halbdämonen zu beschützen. Nero war wütend und begann dagegen gegen Dante zu kämpfen. Beim ersten Kampf wird Dante, erwacht Neros verletzter rechter Arm und stellt sich als Dämon heraus. Allerdings steht der besessene Arm, auch Devilbringer genannt, Nero als Waffe zur Verfügung. Später verbinden sich Dante und Nero und müssen gegen den Dämon Sanctus Diabolica kämpfen. Ich habe das Ding nie durchgespielt, weil mir der Kerl so auf die Nerven ging. Weil das Spiel am Ende auch wirklich unfair schwer wird. Ja, also ich habe es nicht. Weil ich glaube, ich war im letzten Spieldrittel, im vorletzten oder vorvorletzten Level und da musstest du gegen so Engel oder sowas antreten oder Engelskrieger oder was auch immer, so geflügelte Krieger, die halt, keine Ahnung, 5 Kombos am Stück von dir aushalten und es ist halt so anstrengend und es kommt immer mehr und und dann habe ich es halt abgebrochen, leider. Ist jetzt kein Schandfleck, ich muss es nicht nachholen, aber es ist halt immer blöd, wenn man ein Spiel abbricht. Ja, das schon, aber bei mir war das Problem. Ich, dann ich hätte halt einfach, wie gesagt, nur gerne, ich habe halt dann auf YouTube dann geguckt, aber ich hätte ja trotzdem immer gerne erfahren, wer Nero eigentlich wirklich ist, aber es wird im Spiel ja nur impliziert und nicht deutlich gesagt. Das kommt später. Ja. Ich hätte ja zum Beispiel, ich habe mir damals irgendwann dann doch mal die PlayStation 3 Fassung geholt gehabt, nachdem ich dann eine PS3 hatte. Mhm. Ich kam aber nicht mehr rein. Bei mir war das so, nee, es gab ja interessantere Hack and Slays zu dem Zeitpunkt, sowas wie Dante's Inferno zum Beispiel, ja, was einfach das bessere Spiel ist. Inszenatorisch zumindest. Vielleicht nicht vom Kampfsystem her, weil da ist Devil May Cry halt immer top-notch. Beatrice, du Hure! Aber Dante's Inferno ist halt für mich persönlich das viel unterhaltsamere Spiel. Das weirdeste Hack and Slay, was ich je gespielt habe. Absolut, aber es ist halt einfach ein verdammt gutes Spiel, im Gegensatz zu Devil May Cry 4. Es war eindeutig ein gutes Game, ja. Und es geht nichts Besseres, als wenn der Mann, der sich ein Kreuz auf die Brust tätowiert mit der Sense des Todes, dasteht und schreit, Beatrice, du Hure! Großartig. Liebe es. Absolut herrlich. Aber das Ding ist halt so, also mein persönlicher Favorit ist es nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht, den Teil. Hassen tue ich ihn nicht, aber ich bin auch wirklich kein Hassen Fan. Hassen tue ich ihn nicht, nein, aber ich bin einfach kein Fan davon. Danach war es dann wieder jahrelang ruhig. Danach war es jahrelang ruhig, ja. Und dann kam urplötzlich nicht mehr von, also schon noch von Capcom, aber dann halt von Ninja Theory plötzlich DMC Devil May Cry. Das ist ein Reboot der Devil May Cry Reihe, wurde 2013 der nach dem zweiten Teil eigentlich umstrittenste Teil der Serie. Richtig, ha genau. Weil und der Vierer hat ja durchaus seine Fans, ja, aber beim zweiten sind sich ja alle einig, dass er scheiße ist, aber bei keinem Spiel haben sich so die Geister geschieden wie halt bei DMC. Ja, und einer meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Ich muss sagen, ich mochte halt Dante in dem Spiel absolut gar nicht. Ich mochte ihn mehr als Nero und das war mir wichtig. Ja, das ist auch nicht besonders schwierig. aber er ging mir halt eigentlich durchgehend nur auf die Nerven. Während Nero, da kann ich halt die Zwischensequenzen wegdrücken, aber der muss ja trotzdem währenddessen auch die ganze Zeit blöde Sprüche klopfen. Ja, aber die haben auch irgendwie zu dem Game gepasst, fand ich. Das einzig, was wirklich, wirklich, wirklich gut war bei DMC, ist halt das unaussprechbar flüssige Kampfsystem. Ja. Ich frage mich, warum dann niemand drüber spricht, wenn die Leute darüber reden, die ganze Zeit ist nur, ja, das ist nicht mein Devil May Cry. Ja, das stimmt, das sehe ich auch so. Aber das Kampfsystem macht so viel Spaß. Es ist ein saugutes Hack and Slay. Man muss halt die Dialoge wegdrücken, weil wenn er gegen den Succubus kämpft, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Und denkst so, das ist doch jetzt nicht wirklich das ist tatsächlich der Dialog. Es ist sehr edgy, kann man es mal so, es ist der Dialog. Ja, das ist wirklich die Edgelord-Phase von Devil May Cry. Es ist absolute Edgelord-Phase, richtig, ja, dennoch, ich finde die Bossfights, die Bossfights waren richtig gut. Ich finde den Teil großartig. Erstens wegen den Level-Designs, weil die Levels einfach nur fantastisch sind. Zweitens spielt dieses Spiel abartig mit Farbe. Ja. Und mit Farbgebung, was halt sehr, sehr geil ist. Du kämpfst irgendwann gegen so einen Dämon in einem Fernsehsender. Ja, ist auch das beste Level im Spiel. Ja, kämpfst du gegen so einen Dämon. Und das ist farbenfroh, das ist cool gemacht. Wo du Sieht erstmal richtig diese gut krasse aus. Jump-Run-Passage da schaffen musst in dieser Parallelwelt. Ja. Und dann diesen Kampf gegen den Moderator auch hast, während die ganze Zeit er so hier. So irgendwelche Schlagzeilen, die entgegenbrüllt, gegen die du Ja, ausweichen also so musst. richtige Sozialkritik auch macht, ja. Ja, Es es ist ist so so ein gut. gutes Game. So, ich verstehe, also ich verstehe wirklich, wenn Leute sagen, das ist nicht mein Dante, kapiere ich absolut. Es ist halt mehr so ein, es ist der Edgelord Dante, komplett. Es ist sehr, sehr, sehr edgy. Dennoch, ich finde dieses Spiel absolut großartig. Ich finde den, wie gesagt, den Stil finde ich super. Das Kämpfen ist so flüssig. Es fühlt sich so gut an. Hat auch von der Story her, hat es auch ein paar ganz gute, heftige Momente drin. Wo du halt rausfindest, was mit seiner Mom passiert ist in den ersten paar Stunden mit dem in dieser Villa, in der du bist, finde ich ganz cool. Die Gegner sind gut gemacht, die einzelnen Kombos sind wieder richtig cool gemacht. Ich fand den absolut großartig. Ich liebe dieses Spiel. Ich find's super. Wie gesagt, was den reinen Flow angeht, bin ich auch voll bei dir. Handlungstechnisch ist, Dante wird von Cat aufgesucht, da er von einem, der sich Dämonenjäger nennt, verfolgt wird. Nachdem Dante den Dämonenjäger besiegt hat, führt sie ihn zu Dantes Zwillingsbruder Virgil. Virgil erklärt Dante Hipster Virgil übrigens, Hipster bitte, Virgil ja. richtig Mit langem Mantel und erzählt. Melone. Oh ja, erzählt zu Dante über ihre Vergangenheit und offenbart ihm, dass sie Nephilim sind und somit die einzigen wären, Mundus zu töten. Mundus ist so ein. Das ist so Ja, da haben sie dieser versucht zu typische. retconnen, dass halt sie nicht nur die Söhne von Sparta sind, sondern auch keine menschliche Mutter haben, sondern eine göttliche Mutter, also Ja, eine richtig. Engelsmutter. Ja, also dass sie so halb himmlisches Blut haben, halb Teufelsblut haben, Ja, was sich auch in den Fähigkeiten widerspiegelt. wobei ich sagen muss, ich finde Mundus eigentlich ziemlich witzig, weil dieser Geschäftsmann einfach nur. Wenn du dann die ganze Zeit diese widerlichen Sexszenen da teilweise Oh hast, Junge. ja, Bluch. Es ist so widerlich und du willst diesen Typen einfach nur aufs Maul hauen. Ja, man könnte, er ist so eine Mischung aus Weinstein und Trump. Das ist richtig ekelhaft, Ja, und das einfach auch noch so. so furchtbar offensichtlich. Ja, Weil absolut sie versuchen es brutal. ja nicht mal zu verstecken. Nope. Mundus möchte einfach nur die Menschheit versklaven. Dante schließt sich ihnen an und nach zahlreichen Missionen, nachdem sie Mundus und nach zahlreichen Missionen. Dem sie Mundus besiegt haben, stellt sich nun heraus, dass Virgil eigentlich in der Intention war, den Platz Ja, Mundus ja, einzunehmen. dass Loki ihn verraten. Ich Tada! meine natürlich, dass Virgil ihn verraten wollte. Der Mann Der mit der ist Melone. Nein! so offensichtlich Loki. Ja, Ja, es ist richtig schlimm. Katastrophe. Um zusammen mit Dante zu herrschen, doch Dante ist gegen Virgils Plan und ihm gelingt es, seinen Zwillingsbruder zu besiegen und die Erde zu retten. Ja, nach Das ist dem ein echt gutes. anstrengenden Kampf gegen Mundus, ich fand den Endkampf gegen Mundus fand ich nicht gut. Der war schlecht Der war designt. sehr Aber schlecht da designt, wurdest du allerdings, dann ja. aber der Kampf gegen Virgil war dagegen richtig gut. Ja, den wurdest du belohnt, weil er nämlich ziemlich schnell vorbei war. Ja, aber es war halt dieses klassische Mano a Mano und das mag ich halt. Ja, das war ziemlich cool. Also, ich fand den. Der Teil. Wie gesagt, ich finde ihn super. Ist eins meiner Lieblings-Hack'n'Slays. Ich kann ihn persönlich gesagt selber als Action-Hack'n'Slay kann ich ihn empfehlen. Als Devil May Cry selber würde ich sagen, nee. Nee, Spielt drückt halt immer drei. die Zwischensequenzen weg und spielt es einfach. Macht da Spielt halt einfach ein drei. Super Das ist. Nintendo-Spiel draus. Schlachtet euch durch und kümmert euch nicht um die Story. So kann man es auch sagen, ja. Da gab es halt die Erweiterung Virgil's Downfall. Habe ich nie gespielt, ist aber in der Ja, Definitive Edition da dabei. kannst du wahrscheinlich wieder Virgil spielen, wie immer. Ja, kannst du. Der hat in dem Fall hat er, glaube ich, nicht das Katana gehabt, hat dann Gehstock, glaube ich, als Waffe gehabt, als Gentleman. Richtig. Und dann gab es wieder lang eine Zeit lang nichts mehr. Eine sehr lange Pause, Bis. weil es halt so kontrovers aufgenommen wurde, ja. Richtig, ja, wegen den Rechten und so weiter und dies und das. Und dann kam 2019 Devil May Cry 5 raus und hat die Gemeinde versöhnt und hat gesagt: Hey, das ist ein großartiges Spiel. Nur ich saß da dran und habe gesagt: Dieses Spiel ist scheiße. Weil man unter anderem auch den furchtbar hässlich designten Nero spielt. Mit seinen 1000 Armen, die er hat. Da mochte ich aber einfach erstens die Idee, dass sie das mit seinen Armen halt einfach ein bisschen weitergedacht haben. Weil am Anfang vom Spiel wird ihm ja der seine, also vor dem Spiel eigentlich wurde ihm sein Dämonenarm, also der Devilbringer, abgenommen. Ja. Von einer mysteriösen Gestalt. Wer kannst du gewesen sein? Die aussah wie Und Börtel, wer kann das nur gewesen sein? ja, es ist so, du versuchst die Fangemeinde zu versöhnen, dann kannst du auf keinen Fall Virgil sein, niemals. Nein, Und nein, auf gar keinen Fall. wurde ihm der Arm abgenommen und da hat er jetzt seine Technikerin, die den schlimmsten Southern oder was auch immer Accent hat, den du haben kannst. Alter. Louisiana war es, glaube ich, ne? Der Akzent von ihr. Nico ist das, ja. Alter, Ja. die ist so cringe, das ist nicht normal. Ja, Oh. es ist vor allem dieser gewollte und auch übertrieben ausgesprochene Akzent ist sehr anstrengend bei ihr. Ja, nicht nur das, das ist Aber halt. das ist halt seine Technikerin, die in ungefähr 37,5 Millionen verschiedene Arme gebastelt hat. Ja. Und sie haben alle verschiedene Fähigkeiten und du kannst sie durchschalten. Mag ich als Gameplay-Idee eigentlich ganz gerne. Das Spiel hat aber ein ganz anderes Problem, nämlich, dass du unter anderem noch den emoigsten Emo-Charakter aller Emo-Charaktere spielst, nämlich V, wie. Du meinst diesen komischen Street-Magier, der durch Las Ja, Vegas genau rennt? Der der, sieht genau der. genauso aus! Der sieht Und genauso ja, der aus! kann ich dir auch nicht widersprechen. Ich weiß den Namen von ihm gerade auch nicht, aber ich weiß genau, wie du meinst. Und während sich Nero halt mehr oder weniger wie im vierten Teil steuert, nur halt durch die Arme mit ein paar Extra-Fähigkeiten, stehst du mit V halt einfach immer so wie so ein Coach an der Seitenlinie und drückst Knöpfe, damit seine herbeigerufenen Dämonen den Job machen. Aber die können den Gegner nicht finishen. Das heißt, wenn sie den runtergeprügelt haben, musst du mit V wieder zum Gegner hinrennen und ihn dann mit deinem Stab finishen. Oh Gott. Furchtbar. Und gleichzeitig ist das halt der cheapest way, um eine super smoking sexy Style-Combo zu machen. Weil die ja für dich die Kombos machen, du musst ja nichts selber machen. Ah. Und aber dann kommt noch das viel größere Problem für Nero, dann darfst du Dante spielen und der ist ein Kombo-Monster. Was du aus Dante an Kombos herausholen kannst, ist nicht von dieser Welt. Und jedes Mal, wenn du dann nachdem du Dante gespielt hast, irgendjemand anderen spielen musst, fühlst du dich halt beschnitten, weil du nicht mehr so viel tun kannst. Okay. Nee, mit Dante, du hast ja drei oder vier verschiedene Waffen. Du hast seine fünf Kampfstile, die wir aus dem dritten Teil, die wir gar nicht erwähnt haben. Ja, dass du halt den Swordmaster, Stimmt, ja. also Swordmaster, Gunmaster und wie sie alle hießen, Dunkelriss dazwischen. wo du zwischendurch schalten kannst. Und das halt mit jeder Waffe gleichzeitig. Und du hast noch, ich glaube, mindestens drei verschiedene Schusswaffen. Und es ist halt so, mit Dante kannst du halt völlig frei drehen. Das ist halt so ein bisschen wie wenn du bei einem Fighting Game so den Drunken Master spielst und einfach nur alles drücken kannst und es passiert immer was Cooles. Und das ist bei Dante halt auch so. Und gleichzeitig hast du auch noch Dante als Charakter, der sowieso der coolste von den dreien ist. Ja, bei mir war das Problem am Anfang, wenn du dich, wir spoilern eh schon die ganze Zeit, also eh scheißegal. Bei dem ist es so, am Anfang fährst du nach der Anfangssequenz, fährst du mit Nico und ihrem Dingens durch die Gegend, in ihrem Shop und dann mit Nero, Ja, fährst du durch die diesen Gegend. klapprigen Bus halt, ja. Ja, richtig. Und da gibt es so eine geile Szene, wo die dann während in Zeitlupe versucht, Nico so ihre Zigarette wieder anzuzünden. Währenddessen springt Nero raus, knallt alles ab, macht alles kaputt. Das sah so cool aus. Das sah richtig geil aus. Das war richtig cool gemacht. Und dann treffen und dann so, okay, gut, das Spiel hat mich. Ich hab Bock. Ne? Nice. Und das Erste, was sie machen, sie treffen auf einen Soldaten, der dann in der Ecke liegt. Nico geht in Hocke rin. Guck dir das an. Guck dir das jetzt an. Und dann lässt Nero einen schlechten Spruch ab und ich war raus. Ja, alles klar, ich hab mich wieder verloren. Nee, mich hatte das Kampfsystem direkt wieder gehabt, weil sich das, also wie gesagt, Nero spielt sich ja gut, der hat sich ja immer gut gesteuert, das war ja nie das Ich fand Problem. das, ich finde das mit den durchschaltenden Armen extrem nervig. Du Hat kannst mich dich gar nicht nicht, so du kannst dich nicht gestört. auf, du kannst dich nicht auf was balancieren, weil die Arme halten nichts aus. Die kannst du zwei, dreimal benutzen. du kannst dich nicht auf einen Spielstil fixieren, sondern du musst ständig im Wechsel bleiben. Das fand ich sehr nervig, einfach nur. Wie sich Wii steuert, weiß ich nicht, weil ich ihn nie gespielt habe, weil ich aufgehört nach dem ersten Bossfight. Ich habe einfach aufgehört. Ich pack's nicht weiter. Es geht nicht weiter. Nee, wie gesagt, ich habe es ja komplett durchgespielt. Ja. Ja. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit. Das Einzige ist, wie gesagt, V, du steuerst ja nur ihn. Also Wii. Und wie gesagt, du stehst wie so ein Coach an der Seitenlinie und drückst halt deine Kombos, aber dann springen halt nur der Rabe und der Panther halt die ganze Zeit nur an die Gegner dran und machen von alleine die Kombos. Du musst ja nichts machen. Du musst ja nur, damit die Kombo nicht unterbrochen wird, darf ja nur Wii nicht getroffen werden. Und dann kannst du halt, ja, wenn es brenzlig wird, kannst du auch seinen Devil-Trigger aktivieren, dann ruft er halt irgendwie so ein riesiges Stein-Golem-Monster. Was du aber auch nicht selber aktiv steuerst, sondern ihm nur sagst, was er machen soll. Ja, super. Und wie gesagt, ja, dann darfst du Dante steuern, der halt wirklich wieder over the top, obercool ist. Hab ich gehört, auf seine Art. Auch mit den Sprüchen wieder, und es ist großartig. Lady und Trish sind auch wieder da. Wobei ich die Figuren echt hässlich animiert finde. Die Gesichter sehen furchtbar aus. Ja, die RE-Engine ist nicht unbedingt für die Charaktere von Devil May Cry gemacht. Und ist die Katastrophe. Ja, vor allem der Bart bei Dante sieht ein bisschen komisch aus. Und Nero mit seinem Gesicht, wenn er aussieht, so ständig kacken muss. Das ist übel. Und dann stellt sich halt heraus, dass dieser Oberbösewicht, gegen den sie kämpfen, natürlich eigentlich Virgil ist. Natürlich. Und V ist natürlich Virgil, nur eine Abspaltung von ihm, und dann vereinigen sie sich und dann wird daraus wieder Virgil. Und dann sagt Dante dann halt hier, ich muss mich um ihn kümmern, das ist hier Nero, hau ab. Und dann sagt Nero dann, warum willst du mich nicht dabei haben? Was soll das? Was soll das? Ja, weil er dein Vater ist. Da, da, da. Nero, ich bin dein Vater, confirmed. Ja, und ja. Dann hast du diesen wirklich epischen Kampf zwischen hier eben Dante und Virgil, der großartig ist. Okay. Einfach in einer großen Arena, einfach die beiden hauen sich aufs Maul. Das ist cool. Das ist geil. Und dann kriegst du halt, dann springt Nero halt irgendwann dazwischen, weil, warum nicht? Und dann spielst du nochmal mit Nero gegen Virgil, und da kannst du dann, weil der hat dann seinen Devil-Trigger freigeschaltet, weil er ist ganz Dragon Ball-mäßig, ist halt in seinen Zorn aufgegangen und hat sich dann in einen Dämon verwandelt, nicht in einen Super Saiyajin. Super Saiyajin-Dämon. Ja, genau. Und kämpft dann eben haut dann Dante zur Seite, damit sie nicht mehr gegeneinander kämpfen. Und dann kämpft er halt gegen seinen Vater. Und in dem Moment, wo du den Devil-Trigger drückst, dann schreit er Fuck you! Ja, was halt eigentlich ganz witzig ist. Und dann läuft dann, was wir noch gar nicht erwähnt haben, das großartige Devil-Trigger-Lied. Ja. Come on, let it out, come on, let it out. Großartig. Fantastischer Song, ohne Wenn und Aber. Ja. Und dann besiegt er ihn natürlich, wer hat's gedacht? Und dann bricht aber das Tor zur Hölle auf, und Dante und Virgil gehen halt in die Unterwelt, um halt die Menschheit zu beschützen, und lassen Nero halt als Verteidiger der Erde zurück. Ja, und damit endet Devil May Cry 5, und es erscheint bisher nichts Neues mehr. Ja, aber es war mehr als beliebt genug, da kommt auf jeden Fall noch was. Wir werden sehen. Es gab ja auch wieder dieses, hey, hier extra Version, du darfst auch Virtual spielen Modus wieder. Auch wieder mit seinem Katana, womit auch sonst. Ja, natürlich. Und ansonsten, ja. Wie gesagt, ich habe ihn nicht beendet, weil ich einfach nicht über den ersten Bosskampf hinauskomme, weil die ganzen Charaktere auch die Nerven gehen und die einfach sich furchtbar finde. Ja, Nico ist schon anstrengend. Nee, extrem. Und ich, da komme ich einfach nicht durch, geht einfach nicht. Das Witzige ist, es gibt ein DLC zu diesem Game, oder ich kann mal, glaube ich, sogar freischalten, dass die Zwischensequenzen nicht in Spielgrafik abgespielt werden, sondern so, wie sie gefilmt wurden. Mit den Leuten in ihren Anzügen. Ach, lol. Ja. Das heißt, es ist sehr, sehr witzig, wenn du die Schauspieler siehst, wie sie die Stunts machen. Während sie diesen Anzug haben mit den Punkten überall. Das ist extrem witzig. Das ist richtig cool. Das kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Mein Highlight bei dem Game, tatsächlich. Ja, also ich sag halt, spielerisch mag er ja ganz gut sein. Ich fand es nicht so gut. Ich finde auch den Teil echt nicht geil. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass es davon keine Fortsetzung gibt. Wie gesagt, er war dafür viel zu erfolgreich. Leider ja. Ja. Das ist bisher der letzte erschienene Teil der Reihe. Und ansonsten gab es, wie gesagt, es gab noch Light Novels, es gab einen Manga, es gab ein Anime, den man nicht zu sehen braucht. Und kann man schauen, aber man hat nichts verpasst. Richtig. Laut den offiziellen Sachen im April des Jahres 2021 wurde bekannt gegeben, dass Capcom bereits mitten in der Entwicklung eines neuen Devil May Cry steckt. Diese Info wurde ebenfalls von Dusk Golem geleakt, welcher somit bestätigt hat, dass das Spiel offensichtlich unterwegs ist. Ein korrektes Erscheinungsdatum bleibt weiterhin unbekannt. Vielleicht sehen wir ja etwas zur Summer Games Fest, weil wir nehmen das tatsächlich an dem Tag auf, wo Summer Games Fest erscheint, wo es losgeht. vielleicht kommt es ja raus, wir werden sehen. Jürgen! Yes. Wenn man dich fragen würde, sag mal, hast du Bock auf ein neues Devil May Cry? Würdest du sagen, mach ich, oder was würdest du dazu sagen? Ich hätte tatsächlich richtig Bock, wenn sie halt einfach den ersten Teil nochmal in moderner remaken würden. Oh ja. Oh ja. Das einfach nur mit einer frei drehbaren Kamera. und halt mehr oder weniger den Kampfsystem jetzt aus dem fünften Teil. Da wäre ich schon mehr als zufrieden. Aber ich nehme auch einen neuen Teil. Ja, okay, gut. Wenn man mich fragen würde, hey Stefan, möchtest du gern einen neuen Teil? Ja, ich hätte gern bitte eine Fortsetzung von DMC, der Devil May Cry, vielen Dank. Weil das Spiel hat überarbeitet Dialoge, überarbeitet den Charakter und gibt mir nochmal genau dasselbe Spielgefühl wie damals. Da hätte ich Bock drauf. so hätte ich das machen. Ja gut, ich würde sagen, dass wir haben alles gesagt, was man zu Devil May Cry sagen kann. Ja, es ging jetzt sehr viel länger, als ich erwartet hätte. Also da haben wir doch gut was zu quatschen gehabt. Tatsächlich, ja, das stimmt. Ich danke dir, Jürgen, dass du hier warst. Jederzeit gerne. Und dass du mit mir über Devil May Cry gequatscht hast. Und damit würde ich sagen, wir beide verabschieden uns mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber passt auf, dass euch nicht irgendein Dämon euren Arm wegnimmt. Macht's gut. Bye-bye.